Heute mit Pastor Joseph Prince. Yes, Lord. Ja, thank you. Danke. Der Herr war gut zu uns. Amen. Was für ein Jahr. Das Jahr des Spätregens. Preist Gott. Und es regnet immer noch. Wie wir immer sagen, nur weil das Jahr zu Ende geht, bedeutet das nicht, dass das Jahresthema nun abgehakt ist. Erinnert ihr euch, was wir gesagt haben? Selbst nach dem Jahr des ruhigen Wachstums setzen wir fort, was der Herr in uns gelegt hat. Jedes Jahr fügen wir ein weiteres Leitthema hinzu, zum Beispiel das Jubeljahr, während wir im Geist das Thema des vergangenen Jahres weiter in uns tragen. Es ist eine Ergänzung, kein Ersatz, und es bedeutet nicht, dass die Ernte des Spätregens nicht kommen wird. Was der Herr zu uns gesagt hat, wird er fortsetzen. Der Herr fügt immer hinzu, er nimmt nichts weg. Er ist kein Nehmer, er ist ein Geber. Das will die Bibel uns im Neuen Bund immer sagen. Die menschliche Natur sieht Gott als Nehmer. Wenn wir das Christentum zu einer bloßen Religion machen, ist unser Bild von Gott, dass er ein Nehmer ist. Er will mein Leben. Er will, dass ich mein Leben für ihn aufgebe. Nichts könnte der Wahrheit ferner liegen. Dein Leben und mein Leben sind nicht viel, um es irgendjemandem zu geben, geschweige denn Gott. Es geht nicht darum, dass wir unser Leben geben, sondern dass er sein Leben für uns gibt. Die Bibel sagt in Hebräer 7, dass der Geringere vom Höheren gesegnet wird. Wenn jemand einen anderen segnet, ist es normalerweise der Höhere, der jemanden in einer niedrigeren Position segnet. So ist es bei Gott und Mensch. Der Mensch ist definitiv in einer niedrigeren Position. Also sagt die Bibel, dass Gott uns segnet, nicht wir Gott. Der Geringere wird vom Höheren gesegnet, so steht es in Hebräer 7. Deshalb, als Melchisedek Abraham segnete, zeigte das, dass das Priestertum von Melchisedek größer war als das Priestertum von Levi, basierend auf dem Gesetz. Tu Gutes, Gott wird dich segnen. Tu Schlechtes und Gottes Fluch wird über dich kommen. Richtig? Das ist das levitische Priestertum, das aus Abrahams Lenden hervorgehen sollte. Als Melchisedek Abraham segnete, zeigte das, dass das Priestertum von Jesus höher und größer ist als das Priestertum des Gesetzes. Es ist ihm überlegen. Hört ihr, Gemeinde? Denn der Geringere wird vom Höheren gesegnet. Das war Paulus' Argument in Hebräer 7. Also, lasst uns das verinnerlichen. Denkt daran, dass Gott kein Nehmer ist. Gott ist ein Geber. Das gilt auch für eure Anbetung. Wenn ihr sagt, Herr, mir fehlen die Worte, wird er euch die Worte geben, sogar Worte des Geistes. Auf diese Weise können wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denkt daran, Gemeinde. Gott ist ein Geber. Er ist kein Nehmer. Und er möchte, dass wir in der Position sind, von ihm zu empfangen, von ihm zu nehmen. Wenn Jesus seine Jünger korrigiert hat, und das betone ich immer wieder, hat er sie dadurch nie verurteilt. Liebe korrigiert. Denkt daran. Liebe korrigiert, okay? Wir müssen unsere Kinder korrigieren, wenn sie auf Abwege geraten, wenn sie eigensinnig oder rebellisch handeln oder eine schlechte Eigenschaft entwickeln. Liebe korrigiert. Manchmal sage ich meinem Sohn, wenn er weint, dass ich ein Kind auf der Straße nicht korrigieren würde. Warum nicht? Weil es nicht mein Kind ist. Aber gerade weil ich mich um dich kümmere, korrigiere ich dich. Ich sehe, wie sein Verstand arbeitet, als ob er sagen würde, kannst du mich nicht wie jemanden auf der Straße behandeln? Es ist fast so, als würde er sagen, liebe mich weniger, denn wenn ich dich liebe, werde ich dich korrigieren. Liebe korrigiert nun mal. Und eines Tages werden unsere Kinder zurückblicken und sagen, danke, dass du mich korrigiert hast. Genau wie viele von uns zurückblicken und unseren Ausbildern während des Wehrdienstes danken, dass sie uns geholfen haben, besser auszusehen, braun gebrannt, muskulös und all das. Das sind die Zeiten, in denen wir Gott für all diese Menschen danken, die uns wirklich gepusht haben. Vielleicht tun sie es nicht aus Liebe. Aber Gott will, dass wir es aus Liebe tun. Liebe korrigiert. Wenn der Herr seine Jünger korrigiert, sagt er immer, O ihr Kleingläubigen. Und was ist Glaube? Glaube nimmt. Liebe gibt, Glaube nimmt. Wenn er also seine Jünger fragt, O ihr Kleingläubigen, warum habt ihr gezweifelt? Wie viel mehr wird Gott euch kleiden, wenn er die Lilien des Feldes kleidet, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden? Wenn Gott sie kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, O ihr Kleingläubigen? O ihr Kleingläubigen, was bedeutet das? Warum nehmt ihr so wenig von mir? Ich bin so voller Segen, warum nehmt ihr so wenig? Ich gebe immer, empfangt ihr auch? Euer Nehmen ist so gering. Der Herr will ausgießen, aber unsere Fähigkeit zu empfangen ist oft so begrenzt. Glaube bringt Gott nicht dazu, zu geben. Glaube ist nur das Fenster, das das Licht hereinlässt. Das Licht kommt von Gott, den Segnungen Gottes. Das Fenster bestimmt, wie viel Licht hereinkommt. Kleines Fenster, wenig Licht. Großes Fenster, viel Licht. Das Fenster erzeugt nicht das Licht. Glaube ist wie dieses Fenster. Glaube ist die Hand, die nimmt. Jesus sagte, O ihr Kleingläubigen, nie, O ihr Kleinfastenden. Petrus, du isst immer. O, du Kleinfastender, du Kleinbeter. Tatsächlich kann man argumentieren, dass Jesus nie kurze Gebete tadelte, aber er tadelte lange, prätentiöse Gebete. Seid nicht wie die Heiden, die denken, sie werden wegen ihrer vielen Worte erhört. Das griechische Wort polus logos bedeutet viel reden, viel sprechen. Sie glauben, je mehr sie reden, desto mehr wird Gott sie hören. Nein, nein, einfache Gebete. Alle Gebete in der Bibel sind einfach. Ich habe gestern ein Experiment gemacht. Ich schaltete meine Stoppuhr ein und betete das Gebet von Elia, als er Feuer vom Himmel herabrief, um das Opfer zu verzehren. Es gab eine Herausforderung zwischen den Propheten Baals, denen Israel damals folgte, und dem Überrest und Elia, der dem wahren Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs diente. Er forderte sie zu einem Duell heraus. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Sie riefen stundenlang zu ihrem Gott, aber er antwortete nicht. Aber Elia rief zu Gott und Gott sandte Feuer. Ich habe seine Gebetszeit gestoppt. Es waren etwa 28 Sekunden. Ich betete, O Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich sprach langsam, so wie er es auf dem Berg getan hätte. Das Gebet des Jabes, segne mich doch und erweitere mein Gebiet, sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Das dauerte 15 Sekunden. Das Gebet von Jesus am Grab von Lazarus. Lazarus, der seit 4 Tagen tot war. Seine Schwester sagte, er stinke bereits. Jesus stand dort und betete dieses Gebet. Zeit? Bereit? Lazarus, komm heraus! Wie lange dauert das? Okay, das war in unserer Sprache. Versuchen wir es jetzt auf Hebräisch oder Aramäisch. Eliezer Kumi. Eine Sekunde. Ihr habt mich gestoppt, oder? Gut, seht ihr, in der Bibel sind kraftvolle Gebete kurze Gebete. Jesus tadelte nie kurze Gebete. Er tadelte lange Gebete. Vielleicht haben wir ein falsches Bild vom Gebet. Wir beten nicht, weil wir entmutigt sind. Wir hören Zeugnisse von Menschen, die stundenlang beten, bis die Sonne aufgeht und der Hahn kräht, und dann kommt der Durchbruch. Vielleicht haben sie 5 Stunden lang nicht geglaubt. In der 6. Stunde glaubten sie, dann kam er. Sie hätten von Anfang an glauben können. Ich bin nicht gegen lange Gebete. Es gibt Zeiten des geistlichen Kampfes. Und meistens, wenn die Bibel sagt, dass Jesus die ganze Nacht im Gebet verbrachte, glaube ich, dass er Zeit mit dem Vater verbrachte. Hört ihr? Die Bibel sagt, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht. Das ist nicht das eigentliche Thema heute, aber betet einfach. Amen. Gott erhört Gebet. Das Beste, das Einfachste und dennoch Mächtigste, was ich euch sagen kann, ist dies. Gott erhört Gebet. Unser Gott ist ein gebetserhörender Gott. Wenn ihr Gott als Geber seht, werdet ihr immer beten wollen. Ein weiterer Punkt, den wir verstehen müssen, ist, dass ihr nicht habt, weil ihr nicht bittet. Das steht im Jakobusbrief. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und natürlich geht das zurück auf den Grund, warum wir bitten müssen, nämlich weil wir Gottes Bundesvolk auf Erden sind. Gott gab den Menschen diese Erde. Der Mensch sündigte gegen Gott und gehorchte im Wesentlichen Satan anstatt Gott. Wem du gehorchst, dem dienst du. So nahm Satan die Macht und Autorität über diese Erde von den Menschen. Deshalb sandte Gott einen anderen Menschen, den letzten Adam, wie die Bibel sagt, unseren Herrn Jesus Christus, der diese Autorität auf gerechte Weise zurücknahm. Er nahm Satan den Schlüssel zur Erde ab. Hört ihr? Vor seiner Himmelfahrt sagte er, alle Macht, wörtlich das griechische Wort exousia, das Autorität bedeutet. Autorität ist anders als Macht. Ein spindeldürrer Verkehrspolizist kann seine Hand heben und ein großer Lastwagen stoppt, weil seine Hand oben ist. Er hat nicht die physische Kraft, den LKW zu stoppen, aber er hat die Autorität. Autorität ist mächtiger als physische Kraft. Hört ihr? Jesus sagt also, mir ist alle Autorität im Himmel und auf Erden gegeben. Er ist derjenige, der den Tod besiegte, der Satan besiegte, derjenige, der von den Toten auferstanden ist mit den Schlüsseln des Todes und der Hölle. Jesus sagt, ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Hört, was er sagt. Mir ist alle Autorität im Himmel und auf Erden gegeben. So geht nun hin. Warum steht da so? Weil das eine auf das andere folgt. Weil er uns autorisiert hat. Mit dieser Autorität könnt ihr für die Kranken beten. Ihr könnt gegen alles vorgehen, was vom Teufel kommt, und es zerstören, die Bindungen im Leben der Menschen lösen. Wenn wir beten, antwortet Gott, denn wir sind Gottes Bundesvolk. Menschen ohne Bund, wenn sie beten, passiert nichts, denn Gott steht in einer Beziehung, einer Bundesbeziehung zu seinem Volk durch Christus. Durch Christus, durch sein Volk, holt Gott sich die Erde zurück. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, heißt es in der Offenbarung. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Seid ihr bereit, heute Gottes Wort zu empfangen? Folgendes ist mir in der Bibel aufgefallen. Jedes Mal, wenn die Bibel von Gnade spricht, folgt immer Herrlichkeit. Die Herrlichkeit folgt. Was ist Gnade? Gänzlich unverdiente Gunst von Gott. Gott liebt uns. Der Vater des verlorenen Sohnes ist ein wunderschönes Bild der Gnade. Durch ein sündiges Leben verprasste der Sohn sein Erbe, das der Vater ihm gegeben hatte. Als sein Geld ausging, gingen auch seine Freunde. Er war ganz unten. Für einen Juden war es das Schlimmste, Schweine zu füttern. Da dachte er an das Haus seines Vaters. Im Haus meines Vaters gibt es Brot im Überfluss. Die Diener sind glücklich und gut versorgt. Und im Haus meines Vaters ist mehr als genug. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater zurückkehren. Sein Beweggrund, nach Hause zu kommen, war nicht Liebe zum Vater, sondern Hunger. Sogar das Schweinefutter sah gut aus. So hungrig war er. Aber solange man den Schritt zurück zu Gott macht, ist es egal, aus welchem Grund. Wichtig ist nur, dass man zum Herrn zurückkommt. Lass ihn dich lieben. Das ist Gnade. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Das bedeutet, dass er lange Zeit den Horizont abgesucht haben muss, um ihn aus der Ferne zu sehen. Der Vater rannte zu ihm, küsste ihn und umarmte ihn. Der Sohn hatte eine vorbereitete Rede, die er dem Vater aufsagen wollte. Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Doch der Vater ignorierte das alles und sagte, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt einen Ring an seinen Finger und Schuhe an seine Füße. Mein Sohn war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Was ist das? Gnade. Und nach der Gnade kommt immer Herrlichkeit. Diejenigen, die er gerechtfertigt hat, das ist Gnade, verherrlichte er auch. Seht ihr das? Gerechtfertigt, dann verherrlicht. Eines Tages werden wir einen verherrlichten Körper haben, einen Körper wie den von Jesus, als er von den Toten auferstand. Der Körper von Jesus war physisch, ein wirklicher Körper, und dennoch unsterblich. Kein Verfall, keine Krankheit, kein Tod mehr. Er ist in diesem Körper auferstanden. Er ist kein Geist, Tatsächlich sagte Jesus seinen Jüngern einmal, berührt mich. Ein Geist hat kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und dennoch war er ewig. Gleichzeitig war er nicht den Gesetzen dieser Welt unterworfen. Er konnte durch geschlossene Türen gehen. Er erschien und verschwand. Er war nicht mehr an die Zeit gebunden wie wir, wenn wir von einem Ort zum anderen gehen. Er konnte hier erscheinen und dort erscheinen. Schneller als das Licht. Wie schnell ist das? 300.000 Kilometer pro Sekunde? Ungefähr. Ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. So werden unsere Körper sein. Das ganze Universum wird unser Spielplatz sein. Das ist eure Bestimmung. Wisst ihr, dass das ganze Universum euer Spielplatz ist? Ich sage Spielplatz, aber tatsächlich gibt es Aufgaben für uns, Dinge, die wir tun müssen. Wir denken, dieses Leben sei alles, aber das kommende Leben wird ewig sein. Weil es jenseits dieser Galaxien noch mehr Galaxien gibt. Wir halten uns für so klug, wenn wir über Gottes Schöpfung sprechen und sagen, vor 65 Millionen Jahren geschah dies oder das. Bist du sicher, dass es nicht 66 Millionen Jahre waren? Wir sprechen mit solcher Autorität, als ob wir es wüssten. Und wir können nicht einmal eine einfache Erkältung verhindern. Lasst mich euch sagen, Gott hat alles geschaffen. Oh, Pastor Prince, alles entstand durch den Urknall. Ich bin sicher, wenn Gott spricht, könnte es wie ein großer Knall klingen. Amen? Aber kommt mir nicht damit, dass alles durch eine Explosion entstand und Ordnung aus Chaos entstand. Das ist doch unsinnig. Wenn du mein Auto in die Luft sprengst, entsteht daraus kein Rolls-Royce, oder? Amen. Alles zeigt, dass wenn man etwas in die Luft sprengt, Chaos entsteht. Amen. Auch nach Millionen von Jahren muss es eine Ursache geben, die Ordnung schafft. Es muss eine Intelligenz, eine überlegene, unendliche Intelligenz geben, die alles ordnet. Hört ihr, Leute? Warum nicht einfach Gott glauben? Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Lasst uns unser kleines Gehirn nicht gegen ihn erheben. Er weiß, was vor uns liegt. Er kennt die Gefahren. Er weiß, wie man den Weg meistert. Alles, was er will, ist, dass du deine Hand in seine legst und er wird dich durchbringen. Gewiss, Güte und Gnade werden dir folgen. Preist Gott. Danke, Jesus. Unsere Aufgabe ist das ganze Universum. Wir sprechen von Herrlichkeit. Es gibt ein Zelt, das Gott für die Menschen geschaffen hat, wie ein visuelles Hilfsmittel. In den Psalmen steht, jeder Teil des Tempels verkündet Herrlichkeit. Jeder Teil des Tempels verkündet Herrlichkeit. Eine andere Übersetzung besagt, jeder Teil des Tempels verkündet seine Herrlichkeit. Vor dem Tempel gab es das sogenannte Zelt der Begegnung. Das Zelt der Begegnung im Alten Testament war ein Bild dessen, was kommen sollte. Das Zelt der Begegnung repräsentiert Gnade. Jedes Teil davon lehrt uns Gnade. Der bronzene Altar, das Opfer, das Bild des Kreuzes, Blut muss vergossen werden, sonst gibt es keine Sündenvergebung. Das Zelt der Begegnung spricht von Gnade. Der Tempel hingegen, den David vorbereitete und Salomo baute, repräsentiert etwas anderes. Als David gegen Gott sündigte, bevor ich zu David komme, will ich nur sagen, der Tempel verkündet Gottes Herrlichkeit. Der Tempel Salomos in der Bibel versinnbildlicht Herrlichkeit. Jeder Teil davon, darauf bezieht sich dieser Vers in den Psalmen, jeder Teil des Tempels verkündet Herrlichkeit. Der ganze Tempel war mit Gold überzogen. Habt ihr das gewusst? Jede Oberfläche im Innern, die man sah, war mit Gold bedeckt. Hier ist ein Bild vom Tempel Salomos. Wir wissen nicht genau, wie er aussah. Das ist nur eine Vorstellung. Salomo war der reichste Mensch, der je gelebt hat und wäre auch heute noch der reichste. Ein Billionär, wenn man die Inflation berücksichtigt. Sein Reichtum wird in der Bibel beschrieben. Salomo baute diesen Tempel und sagte, dass der Tempel Gottes prächtig sein muss. Wenn man hineinschaut, sieht man überall Gold. Im Zelt der Begegnung gab es den goldenen Leuchter, den goldenen Räucheraltar und den Schaubrottisch. Aber sie standen noch auf Sand, weil es ein mobiles Zelt war, das sie durch die Wüste begleitete. Aber im Tempel Salomos standen sie auf Gold. Überall war Gold. Hier ist ein Querschnitt des Tempels. Wenn wir mal näher heranzoomen, sieht man, alles ist von Gold bedeckt, Wände und Boden. Sogar der Priester stand auf Gold. Auch war alles größer. Tatsächlich sind die Maße doppelt so groß wie die des Zeltes der Begegnung. Zum Beispiel gab es im Zelt der Begegnung ein Becken für die Waschung mit Wasser. Im Tempel Salomos gab es 11. 10 zusätzliche Becken. Insgesamt 11 Becken. 10 zusätzlich. Stellt euch das mal vor. Es gab 10 zusätzliche Leuchter im Tempel Salomos. Alles war größer. Warum sage ich das? Weil ich möchte, dass du weißt, dass du Teil dieses Tempels bist. Gott hat diesen Tempel nicht nur gebaut, damit wir sagen können, dass er vor vielen Jahren niedergebrannt ist. Nein, es ist ein visuelles Hilfsmittel für uns, um das goldene Zeitalter Israels zu verstehen. Und wir sind die lebendigen Steine dieses Tempels. Die Bibel spricht oft von uns als lebendige Steine. Ich will diesen Vers über die lebendigen Steine gleich hier auf dem Bildschirm zeigen, damit du verstehst, was deine Bestimmung ist. Du musst wissen, wo du hingehörst. Denn ehrlich gesagt, deine Berufslaufbahn, was du im Leben verfolgst, deine Ehe, deine Kinder, sind alle Teil eines größeren Bildes. Du kannst nicht einfach aufwachen, zur Arbeit gehen, nur um dein Gehalt zu bekommen und dann versuchen, ein- oder zweimal im Jahr mit der Familie Urlaub zu machen und zu denken, dass das Leben so ist. Nein, es gibt mehr im Leben. Du hast eine göttliche Bestimmung. Es gibt eine Berufung, einen Zweck, den nur du erfüllen kannst. Du hast einen einzigartigen Fingerabdruck, den Gott entworfen hat, den niemand sonst hat. Ohne dich wird Gott nichts tun. Ohne Gott können wir nichts tun, aber ohne dich wird er nichts tun. Er tut Dinge durch dich und für dich. Die Bibel sagt, wieder die Kraft des Gebets, ein einfaches Gebet, Gott hörte die Israeliten, als sie stöhnten. Ich habe ihr Stöhnen gehört und Mose gesandt. Schon ein Seufzen dringt in Gottes Ohr. Solange die Israeliten nicht stöhnten, gab es keinen Ausweg. Sie waren Gottes Bundesvolk, verließen sich aber so sehr auf ihre eigene Kraft, dass sie erst stöhnten, als es zu schwer wurde. Doch als sie stöhnten, das ist ein Gebet, Gott sagt, ich bin hier, ihr habt gebetet. Vielleicht wunderten sie sich, wir haben doch nicht gebetet, nur gestöhnt. Das ist ein Gebet. Gott wartet nur darauf, dass du etwas von dir gibst. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott sagte nicht nur, ich schicke Hilfe vom Himmel, sondern schickte Mose. Wenn Gott jemanden segnen will, schickt er eine Person. Wenn der Teufel dich durcheinander bringen will, schickt er auch eine Person. Er imitiert Gott. Lass mich dir Folgendes sagen. Du bist einzigartig, du bist wertvoll. Ohne dich wird Gott nichts tun. Ein kranker Mensch bleibt krank, wenn niemand für ihn betet. Es ist nicht so, dass der Wind eines Tages richtig weht und der Mensch geheilt wird. Das passiert nicht. Jemand muss gehen und beten. Und jemand muss wissen, wie man betet. Jemand, der weiß, dass Gott ein Geber und kein Nehmer ist.